connaître de ma jeunesse cache. Se soit perdu sous le jour cruel d'années trop lucides, si désillusionnerait même l'avenue promise à la mer qu'on a vu se perdre en rue, en ruelle de quartier résidu résidentiel. Que connaître-nous de tous ceux dont nous rêvions? Qui connaîtrais-je des filles des rêves qui ai-je revues? Qu'il se soit changé le jour cruel venu en belle inconnue. Dont le nom se perd entre deux ruelles de quartiers résiduels entre deux villas cossues. L'enfant du sommeil s'est échappé d'elle. Que connaîtrons-nous de tous ceux dont nous an dieser Stelle zum Sunday Service mit neuer Musik zwischen Pop und Elektronik. Eben hörten wir François and the Atlas Mountains vom neuesten Album Piano Ombre, welches ein bisschen untergegangen ist, weil es auch nicht mehr so heraussticht wie das vorherige Werk. Zum Beispiel hörten wir den Track Reveal in Conway. Heute in der Sendung gibt es Musik von The Acid. Die machen nicht wirklich Acid-Musik, sondern eher basslastiges. Dann aus Südengland gibt es Gitarrengezupfe mit Arch Garrison, elektronisches mit Matthew David. Außerdem aus Frankreich Sébastien Tellier ist dabei, dann Eugene McGuinness aus England, Griff Rice mit seinem neuesten Album, aus Köln kommt Niobe und dann als Reissues zwei Alben von den Walkabouts. So viel und natürlich noch viel, viel mehr hier in dieser Sendung. Erstmal geht's weiter mit Spoon. Virgin gets old. Every kind of line is gonna come back to me just as I go. Let's really pay, like my brother said. Song auch schon mit einem Paukenschlag zu Ende. Rent I Pay, das war ein Track von Spoon, die Band um Britt Daniels, der sehr sympathische Sänger und Gitarrist aus Austin, Texas. Die veröffentlichen am 1. August ihr neues Studioalbum, They Want My Soul wird es heißen. Danach geht die Band auch auf Tour mit einigen Terminen in Deutschland im Herbst. Wer die Band live sehen kann, auf jeden Fall hingehen. Großartig, noch besser als auf Platte, und da sind sie auch schon ziemlich gut. Trans Am veröffentlicht auch im August ihr neues Album, Volume X wird es heißen. Hier kommen die Amis mit I'll Never. Come a little bit closer, 'cause you know that it's true. Come a little bit closer, where I can see all of you. You don't need no reservation, please say. Thank you. ungewöhnlich harmonische Klänge hier von Trans M, ihr Track I'll Never in so einer alternativen Radioversion. Die Albumversion klingt dann doch typisch Trans M-lastig mit noch mehr Synthesizern als eben und weniger 60s-lastig von der Melodie her. Der Track gerade I'll Never vom kommenden Album Volume X von Trans M, die auch schon seit unzähligen Jahren dabei sind. Der nächste Herr ist noch länger unterwegs und ist Mitglied in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Es ist Ian McLagan. Den Namen habe ich vorher nicht gekannt, muss ich ehrlich zugeben. Arbeitet in den 60er Jahren mit den Small Faces und mit The Faces, also mit Rod Stewart zusammen Musik gemacht. Hat dann mit Leuten wie den Stones, Bob Dylan und auch Bruce Springsteen zusammengearbeitet und veröffentlicht jetzt ein neues Soloalbum. United States heißt es. Hier kommt Ian McLagan mit seinem Track Don't Say Nothing. Like I said before, and nothing's changed much since 94. That's the way I like it. This is my home. If I'm not bothering you, I'm best left alone. For a fight. Don't act a man when you know you ain't. Don't say you can when you know you can. If you can't say nothing positive, don't say nothing negative. Don't say nothing at all. Don't say. Don't Say Nothing. Das war Ian McLagan and the Bump Band, so heißt seine Begleitung hier im Studio. Wahrscheinlich auch dann auf der Bühne vom Album United States, der Track Don't Say Nothing. Auch die Stimme so ein bisschen reibeisenhaft, wie man das von Rod Stewart sonst kennt. Aber da kommt er natürlich bei weitem nicht dran, der Ian McLagan hier, ehemaliger Bandkollege, wie gesagt, bei den Faces und auch bei den Small Faces von dem alten, hautigen Rod Stewart. Ja, auch die nächste Band hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, The Walkabouts, gegründet vor genau 30 Jahren, 1984, von ihrem Album Devil's Road, hier der Track The Light Will Stay On. Go to sleep before the devil wakes, and I wake up before the angels take all my worldly desires, all my yardsticks of fear hanging down. Secrets untold, all my motives unclear. Hanging down in the fire, burning them higher, won't take them away from here. And long after we're gone, the lights will stay. The lights will not fade. The Night Will Stay On. Das waren die Walkabouts. Die Band wurde gegründet von Chris Eggman und Carla Torgerson in Seattle 1984, also genau vor 30 Jahren, und veröffentlichten dann ab Ende der 80er Jahre ihre Platten bei dem Sub Pop Label. Und wenn man diese beiden Eckpfeiler mal nimmt, Seattle, Sub Pop und dann noch das Ende der 80er Jahre, da kommt natürlich ganz klar Grunge in dem Sinn. Viele dieser Bands aus Seattle veröffentlichten auf Sub Pop ihre Platten, sei es Mudhoney, sei es Soundgarden, sei es Nirvana. Und natürlich waren die ganzen Major-Label auf einmal wie vom Kopf geschlagen, dass es dieses Grunge-Label gab, auf dem auf einmal alle standen, welches beim Musikfernsehen drauf runterlief. Und auf einmal wählten natürlich alle Plattenfirmen, alle Major-Plattenfirmen mit den großen, dicken, fetten Checks. Auch die Walkabouts haben von diesen Checks was abbekommen, obwohl sie gar keine Grunge-Musik machten, sondern eigentlich ganz typisch Amerikaner-Musik, und veröffentlichten dann irgendwann in den 90er Jahren auf Virgin Records zwei Platten. Zum einen Devil's Road, erschien 96, eben gerade auch der Track war von diesem Album, und dann ein Jahr später Nighttown 97, auch Virgin veröffentlicht. Auf diesem Label war die Band natürlich total falsch, gar nicht richtig zu Hause, und war natürlich schnurstracks wieder bei einem kleinen Label unter Vertrag. Trotzdem werden diese beiden Alben jetzt wieder veröffentlicht zum 30. Jubiläum von den Walkabouts, und zwar ja als extra Deluxe-Edition mit einer zweiten Bonus-CD dabei, mit Demo-Material, Instrumentals und so weiter und so fort. Also für alle Walkabout-Fans auf jeden Fall ein Muss. Auch von der zweiten Platte hier, Nighttown, ein Track, und zwar Unwind. Thank you. this heart of mine, heart of mine. Will you unwind this heart of mine, heart of mine? Lesson and a curse, this night is hanging on each word. In my world, you can be what you wanted to be. We can pass the night away, baby. Oh, in my world, we can make everything right, yeah. In my world, we can act out the wildest things, act out the wildest dreams. We can rap or sing, no matter to me, yeah. In my world, we can be what we wanna be. Baby, don't front on me most comfortably. There's something to see. If you want to be free, I can lend you the key. Give you a copy, just give you mine. And in a time you'd like to try to find it, we will unlock it. In my world we're rocking, in my world non-stop. Even if they stop the clocks and they call the cops, you always call the shots and it's popping right. In my world you take full control. Swim in a lake of your soul, our ocean more than its weight in gold. In my world, all the jewelry is priceless. It's the nicest. Close your eyelids. Don't try to fight the excitement. Don't try to fight the enlightenment. Take a bite and tighten it. Take you to a place so full of grace. We could die in, yeah. Welcome to my realm. Ain't gotta tell them, better yell it anyway. Ain't gotta send them on a gateway drug. All they need is a hug. In my world is love straight up. Every little thing that makes up love, love makes us. We could touch it and trust it and discuss it, no rush. It's really just chill to me, because it's a place to be. And you're safe with me blatantly. We got way this in. In my world we coast and it's dope and you know it. You could go with the flow, you could feel it in your bones. If you really want to zone it, we zone it and on and on. Stop until the break of breaker. Every single morning when I wake up, I can go into my own world that I make up. In my world is paradise for you. Nothing but the nicest dude. You ain't gotta find what's right inside of you. And we see it, we can be it. Together forever and never being. Nothing but clear weather and weekends, yes. Nothing to fear, we're free to freak it. All into the evening, if you're feeling it. And maybe I can show you just how real it gets. And maybe we can go to this place. Outer space is where I want to know you. In my world we always as one movement, always as one unit, always forever grooving. In my world, right, you can be what you wanted to be all your life. In my world, we can turn darkness to light. In my world, gotta put up a fight. We can pass the night away, baby. Oh, in my world, we can make everything right. Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben war Matthew David mit seinem Track In My World. Genauso auch das neueste Album von diesem Produzenten aus den USA. Er wohnt in Los Angeles, heißt eigentlich Matthew McQueen. und kommt eigentlich aus der Hip-Hop-Ecke, aber die hat er hinter sich gelassen, wie auch eben gerade bei dem Track singt. We can rap or sing, don't matter to me. Ihm ist es egal, ob er nun Tracks macht oder Hip-Hop, wie sagt man, Tunes, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine ziemlich interessante Platte hier mit irgendwie verwaschenen Sounds und ziemlich vielen diversen Einflüssen. Matthew David mit dem Album In My World. Die nächste Band, ein Boy-Girl-Duo aus England, Coves heißen die, haben ihr Album, zumindest in England schon veröffentlicht, Soft Friday heißt das, wird aber hierzulande erst im Herbst erscheinen. Aber hier für euch schon mal ziemlich guter Track aus diesem Werk, Cast a Shadow. Großartiger Track hier, Cast a Shadow, mit einem schönen Gruß aus der Psychedelic 60s Garage. Das waren Coves, eine Band aus England. Ob ihr Album, welches da heißen wird, Soft Friday, auch so toll klingt in Gänze wie diese gerade eben gehörte Platte, dann auf jeden Fall ihr wisst, was ich meine, hier Anwärter für auf jeden Fall Platte der Woche, Platte des Monats, vielleicht ja auch irgendwie in den Top 5 dann am Jahresende. Die Single auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. Das Album, wie gesagt, erscheint dann erst im Herbst, außer ihr bekommt das irgendwie Importwege aus England. Sollte ja eigentlich nicht zu schwer sein bei der Vernetzung heutzutage. Graf Rice kommt aus Wales, ist unter anderem Sänger von den Super Furry Animals, hat auch mit Neon eher elektronisches Songwriting gemacht und veröffentlicht mit American Interior gerade eben sein neuestes Album. Klingt auch ziemlich spannend, wie ich finde. Hier als erstes mal ein Track, Liberty is where we'll be. Graf Rice. We'll be right back. like a cake in the infinite wilderness of America. The so-called road, so overgrown, it disappears. Now I'm lost in the infinite wilderness of America. Der Track Liberty is Where We'll Be von Gruff Rice. Sein neues Album heißt American Interior und wurde so als Multimedia-Projekt veröffentlicht. Das heißt, neben dem Album gibt es auch noch einen Film dazu. Es gibt ein Buch und es gibt auch eine App für ja, diverse Mobil- und Tablet-Geschichten. Das hat eigentlich Gruff Rice gar nicht nötig, so ein Tohuwabohu Buhu zu machen, weil die Musik auf diesem Album eigentlich schon genug ist, um für sich zu sprechen. Aber wahrscheinlich wollte die Plattenfirma vielleicht ja auch eher einfach mal was anderes machen als einfach immer nur Musik. Die ist wirklich ziemlich spannend gemacht, auch ein bisschen abwechslungsreicher als sonst, was ich von ihm kenne. Beim nächsten Track, auch von eben diesem Album, ist der Titel sehr komisch. Ich weiß nicht, ob das walisisch sein soll, ob das irgendwie so ein Kunstwort ist hier. Alvedelau, Alvedol. Hier nochmal ein Track von Gruff Rice. Großartiger Track mit irgendwie komischem Gesang. Ich weiß nicht, was sie da wirklich singen. Und auch dieser Songtitel hier, extrem merkwürdig. Al Verdelau, Al Verdol, was immer das heißen mag. Auf jeden Fall war das Gruff Rice, der Track vom neuesten, wirklich sehr guten Album American Interior. Hätte ich von Gruff Rice nicht erwartet. Ist doch mal so eine gute Platte veröffentlicht. Aber warum nicht mit Neon Neon und dann mit Boom Bip sozusagen im Duett. Ist ja auch immer eigentlich eine ziemlich gute Bank. Jessica Pratt ist eine Künstlerin aus Kalifornien, die auf ihrem Debütalbum, einfach nur Jessica Pratt, betitelt, ziemlich zeitlos klingt. Hier kommt ihr Track Half Twain the Jesse. Thank you. Pieces Song hier auf jeden Fall. Half Twain the Jesse. Das war Jessica Pratt. Der Song klingt wirklich wie original aus den 60ern, als damals die ganzen Hippies noch mit ihren Pferdekutschen über die britischen Hochländer gefahren sind, mit ihrer Gitarre im Gepäck und abends in den Kommunen dann zum Lagerfeuer musiziert haben. Aber die Musik ist bei weitem nicht aus den 60ern, sondern letztes Jahr erschienen, 2013. Und Jessica Pratt kommt aus Kalifornien. Ich glaube, irgendwo da zwischen San Francisco, Los Angeles scheint sie am Pendeln zu sein. Und tolle Platte, war letzte Woche Album der Woche. Wer dazu mehr nachlesen möchte nochmal, kann das tun auf der Homepage unter sundayservice.de. Childhood wurden gegründet in Nottingham, glaube ich. Damals waren sie noch zu zweit als Duo unterwegs. Inzwischen sind Childhood in London angekommen und sind als Quartett komplettiert worden. Haben schon einige Singles veröffentlicht, das Debütalbum auch für den Herbst angekündigt. Hier ihre neue Single Falls Away. Listen for days when I stare and admire, desperately edging for before your throat. We only pull it back via a route of opposite ways, a sound refrain for you, girl. Passa, passa, passa.